And to leave ye mich even. Er tut, als sehe er mich nicht. Er ist der Bös, wenn er nicht spricht. Ach, Meister, wollt mir verzeihen, kann ein Leben vollkommen sein. Vergibt mir sicherlich. Sie ist so gut, so sanft für mich und liegt mich oft an, so innerlich. Und wenn ihr mich schlagt, streichelt sie mich und lächelt dabei holdselig mich. Muss ich da leben, füttert sie mich und wir sind alle. Weil der Junker versunken hat, den kann ihm nicht abgerungen. Das schmerzte mich. Sein Hand, das nachts einer vollen Welt verstand und sang zu ihr und schrie wie toll. Da hieb ich ihm den Buckel voll. Sie trieb und da was Großes drauf an. Auch hat's unsere Liebe hat mir eben alles erklärt und zum Fest Blumen und Bänder beschert. Ach, Meister, sprech doch nur ein Wort, wenn ich nur die Wurst und den Kuchen des Hand. Thank you. möchtet ihr nicht auch die Wurst versuchen? Schönen Dank, mein Jung, behalt's für dich. Doch heut auf die Wiese begleitest du mich. Mit Blumen und Bändern putz dich ein. Sollst mein staatlicher Herold sein. Sollt ich nicht mit meinem Hauptführer sein? Meister, ach Meister, ihr müsst wieder frei. Hättst wohl gern einen Meister im Haus. Ich mein, es sieht doch viel stattlicher aus. Wer weiß, kommt Zeit, kommt Rat. Es ist Zeit. Dann wäre der Rat wohl auch nicht weit. Gewiss, es gehen schon Reden hin und wieder. Den Eckmesser, denk ich, senke noch wieder. Es auch schon gedacht. Jetzt geh und stör mir den Dunkel nicht. Komm wieder, wenn du schön erriechst. So war er noch nie, denn sonst noch nicht. Kann mir gar nicht mehr denken, wie der Knie tut. weiß ich nicht klar. Ein Schuster in seinem Laden, zieh deines Mannes Fahnen. Wie bald auf Gassen und Straßen fängt er noch an zu rasen. Thank you. Doch wär es wohl im Zauberspruch, wie mir sie gewendet. Wie wendet ihr doch nach solchem Bruch, wenn ihr noch Hoffnung kennet? Die Hoffnung, dass nur nicht hinter, mit die sie noch über den Haufen, wer's nicht glaubt, kann eure Flucht so hindern. Wenn ich selbst gleich fortgelaufen, doch bitt ich, lass den Groll jetzt hoch. Ihr habt's mit ihren Männern zu tun, die gieren sich und sind bequem, dass man auf ihre Weise sie nennt. Wer leise erkennt und leise stellt, der will abhängen auf, was man ihm gefällt. Euer Lied, das hat ihnen bang gemacht. Und das mit Recht, denn wohlbedacht, mit solchem Gift und Liebesfeuer, dann wird man wohl öfter zu Abenteuer. Doch für liebselige Liebesgott, ein andere Wort und weisen Pfand, die kenn ich nun auch seit dieser Nacht. Es hat viel Lärm auf der Gasse gemacht. Ja, ja, zum Gut, wie kann das wohl werden hier noch? Doch lasst ihm Ruh und folgt meine Brache, Fuß und Blut, was zu einem Meister. Thank you. Sag's nur Sorgen. Nun achtet wohl, dass kaum sein Gleicher ihm folgen soll. Warum ganz klein? Damit man seh, ihr wähltet euch gleich ein Feind zu ihm. Wann ich enttragen dem seligen Raum aus goldener Form saft gebucht mit holden Tragen die Verlangen an durch Gezeuges am herrlich ein Mann. Ihr schlosset mit dem gleichen Tod, das macht den Meistern ein. Doch nimmt an Satz die Lehr davon, im Lenzbull müsst es so sein. Nun stellt mir einen Abgesang. Was soll denn der? Ob euch gelang, ein rechtes Paar zu finden, das zeigt sich an den Kindern, dem Stollen ähnlich, doch nicht gleich, an eigenen Reim und Tönen reich, dass man's wegschlagen und selbst nicht will, das freut die Eltern an dem Kind. Und eurem Stolz gibt's den Schluss, dass nichts davon abfallen muss. Thank you.

doch da bin ich doch so davon, dass ich die Tafel lohn. Sie könnten mir noch zum Singen, wenn auch nicht mal gelingen. Bin ich denn schwach, auch heute Tag? Oh, ich bin den Lieber, sie verloren den Tag. Seid in argem Wahn, glaubt, was ihr wollt, was ich getan. Gebt eure Eifersucht nur hin. Zu werben kommt mir nicht in Sinn. Lot und Blut, ich kenne es besser. Was mit der Glein, heißt der Weltmesser, was ich sonst im Sinn, geht euch nichts an. Doch glaubt, ob der Werbung sei mir im Wahn. Ihr senkt heut nicht. Nicht zur Welt. Kein Fernbelied. Gewiss nicht, nein. Wenn ich aber trotz ein Zeugnis hätte. Das Gedicht, wie hieß es? Stecktet ihr's ein? Ist das eure Hand? Ja, weiß das. Ganz frisch noch die Schrift. Und die Tinte noch nass. Sehr wohl, war ein biblisches Lied. Der vierte wohl, der darauf riet. Und wenn? Wie doch? Ihr fragt? Was noch? Dass ihr mit aller Tiederkeit der erste aller Spitzbuben seid. Mag sein, doch hab ich noch nie entwarnt, was ich auf fremden Tischen fand. Und dass man von euch auch nicht Übles denkt, behaltet das Blatt, es sei euch geschenkt. Herrgott! Halt, dass kein neuer Staat mir erwachs. Ihr habt's wohl schon recht gut memoriert. Seid meinethalb doch nur unbeirrt. Ihr lasst mir das Blatt, damit ihr kein Dieb, und macht den Gebrauch, wie's euch beliebt. Und sing ich das Lied, wenn's nicht zu spät. Und wenn ich gefiel, das wunderte mich sehr. Das seid ihr nun wieder zu bescheiden. Ein Lied und Satz, das will was bedeuten. Und seht nur, wie mir's vergeht, wie's mit mir Herzen steht. Er seh ich doch mit Schmerzen. Das Lied, das wahrhaft sich sang, mit anderen lustigen Scherzen, es machte der Pokerin bang. Wie schaff ich mir nun zur Stände ein neues Lied herzu? Ich arbeit zerschlagener Geselle, wie find ich heut dazu Ruh? Werbung und ewig Leben, ob das mir Gott beschied, muss ich doch gerade aufgeben, hab ich ein neues Lied. Ein Lied von euch, des bin ich gewiss, mit dem es sieht, soll ich das heute haben? Vergessen wie Gramen, sein Kristall aus Rhein, und das geht weit. Und doch, wenn's nur eine Falle wäre. Noch gestern wart ihr mein Feind. Wie geht das nach so großem Schwer, wie es freundlich heut mit mir meint? Ich mach euch zu in später Nacht, hat man wie so einen Feind bedacht? Seid ja, recht gut, noch eines schwört, wo und wie ihr das Lied auch hört, dass nie ihr euch beikommen lasst, zu sagen, das Lied sei von euch verfasst. Das schwör ich, und der Lob euch hier, nie mich zu rühmen. Das Lied sei von mir. Was will ich mehr? Ich bin geborgen. Jetzt braucht sich Bettmesser nicht mehr zu sorgen. Doch freu ich fühl's euch zu gewinnen und ratet's euch in aller Güte. Tritt mir recht, das Lied, sein Vortrag ist nicht dein. Doch euch die Heiß geriet und ihr den Boden rein. Guter Poet, doch was Ton und Weise betrifft, gesteht, da tut mich keiner vor. Drum spielst du nur fein das Ohr und denkt besser, keiner besser. Darauf macht euch gefasst, wenn ihr mich ruhig singen lasst. Doch nun memorieren schnell nach Haus, ohne Zeit zu verlieren, richtig das Haus. Mein Teurer, ich hab euch verkannt und den Abenteurer war ich verrannt. So einer fehlt uns bloß, mit denen wurden wir Meister. Doch los, doch mein Gesinnen läuft mir von hinten. Ich verwirrt, ganz verwirrt. Die Silben, die Reime, die Worte, die Verse. Ich lieb ihr am Leibe und lenk an die Verse. Ich muss fort an einer Wort, halt ich euch hin, bei mir so mit, führe zu Stimme, auf eure Werke gleich, mache zum Werke euch, doch eine Kreide weiß, bin ich mit dem Mann, was reiß, Merke, Merke, Merke, Hansatz, das Nürnberg, Schuster, ich bin Thank you. hat deinen Raum, dass du ihn gestern nicht probiert. Ich dir helfe, gleich geschwind. So war der Stehe, wie es geht, wie ich gehe, zwingt mich zu stehen. Ja, die Seele streckt den Fuß, der üblen Not ich wehren muss. Was ist mit dem? Das ist pure Eitelkeit, der Schuh ist knapp. Das sag ich euch. Darum drückt er mich an die Zehen. Hier nichts? Nein, nicht. Vorher am Spann? Hier am Abend. Kommt auch dran. Hast du es doch selbst in den Kopf gesetzt? Schon gut. Ich merk, mach deine Schuhe. Sing mir nur wenigstens einer dazu. Hört heut kein schönes Lied. Thank you. muss doch alles wissen. Flippen, was haben wir zerrissen? Und ist der Appetit dazu, dann ist man am Ende immer klar keine Ruhe. Und ist der erste Kind war da, zum Narren geht man nicht mehr nach. Die jüngste Mädchen ist nur der Mann, begehren er hier und sie an. Versteht er sie, versteht er sie nicht? Aber eins, ob ja, ob nein, es geht, am Ende liegt er noch nach Hände. Und wir sind dumm, wie dies und dreht. Was ist denn nur die Leben oder Leid? Der verliert mir allen Respekt. Die Leben macht ihn nur nicht mehr gescheit. Also töpft und er direkt. So bleibt er jetzt nur wie er schlägt. Dann wieder sehen. gesprungen, von Junker Walter gedichtet und gesungen, der jungen weißliebener Vater, Ludwig und die Pogner in Zunge fort. Weil wir die weiße Furcht vernommen, sind wir zur Taufe hierher gekommen, auf dass wir zur Handlung Zeugen haben, ruf ich um Verliehne und meine Ob das zum Zeugen kein Lehrbube tut und heul auf den Spruch er gesungen, gut, so mach ich den Burschen klein zum Gesell. Knie nieder, David, und knie wieder schnell. Steh auf, Gesell, und denk an den Streich, und merkst dir dabei die Taufe zugleich. Fehlt uns noch was, und keiner stirbt, wer weiß, ob's nicht deiner Nottaufe gilt, dass die weise Kraft behalten zu leben, und reich Namen entgegen. 听众朋友，刚才您欣赏的是德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音，稍后请您继续欣赏。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。在接下来的时间中，请朋友们继续欣赏由里德布什、希尔特、索斯、考克斯、伯德等演唱，拜洛伊特节庆剧院乐团合唱团演唱演奏，瓦尔维所指挥的德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音。 Vater grüß. Auf nach der Wies, schnell auf die Füß. Nun, Junker Gott, hab frohen Mut. David, Gesell, schließ die Laden gut. Yeah. Thank you. Morgen ich leuchte in rosigem Schein. Von Blut und Duft geht schnell die Luft. Wohl bald gewonnen, wie zerronnen, im Garten lud ich ein, garstig und fein. Erträglich im selbigen Raum, hol Geld und Frucht, Blei, Saft und Brot. Mich holt am Pranger der Verlanger auf Luft der kaum häng ich am Baum. Gefällt, wenn Riesen verstehen. Drum lasst mich meinen Zeugen ausersehen. Ist jemand hier, der recht mir weiß, der tritt als Zeug in diesen Kreis? Was ich hier vom Lied hab gesagt, so viel ich sein gewahr. Es mag sein, der Regel büte, dass man erwägt, dass ja meine Ausnahme verträgt. Thank you. Sagst du üben Mut? Das sollst du sein, das verstehst du, das in der Welt, das in der Nacht, das soll sein, das in der Welt, auf der Welt, das in der Welt. Thank you. das uns der Meister sie gepflegt. Grad recht nach ihrer Art, nach ihrem Sinne rein gepflegt. Was hat sie nicht gewahrt, blieb sie nicht wahr, blieb sie zur Zeit dahin und wüsste sie geweiht. Im Traum des lieben Jahr blieb sie doch weiß und wahr. Und wer sie anders nicht geglückt, als wie vor alles brennt und drückt, ihr seht, wie hoch sie was wollt ihr von den Meistern mehr? Habt Acht, uns treue Hüble streich, zerfällt erst falsches Volk und Reich. Falscher, fälscher Majestät, kein Fürst bald mehr sein Volk versteht. Und welchen Gunst, mit welchem Band, sie pflanzen uns in deutsches Land. Was deutsch und echt ist deutscher Meister er. Drum sagt euch, wird keine deutsche Meister, dann habt ihr gute Geister und gebt mir. 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术。